Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, let us teach you how you can run the race with endurance. Lass uns dich lehren, wie du den Wettlauf mit Ausdauer laufen kannst. And that you can actually finish the race. Und du tatsächlich den Wettlauf beenden kannst. So the first thing that Paul is saying here, he said, let us run. Das erste, das Paulus hier sagt, ist, lass uns laufen. Well, actually, that's not the first thing he says, but it's the first thing that I want to point out. Eigentlich ist es nicht das Erste, das er sagt, aber das ich aufzeigen will. So the first thing that you need to understand is that life is not a stroll with Jesus, it's a race. Das Erste, das wir verstehen müssen, ist, dass das Leben mit Jesus kein Spaziergang ist, sondern ein Wettlauf. Do you know, many years ago I used to be part of Morningstar Ministries in the United States. Vor vielen Jahren war ich Teil von Morningstar Ministries in Amerika. And I remember I was in a meeting once and I heard Rick Joyner say something and I thought, Jesus, that's crazy. Und ich hörte einmal Rick Joyner in einer Versammlung etwas sagen und dachte, Jesus, das ist verrückt. But then I realized, actually he's pretty correct. Dann realisierte ich, dass er ziemlich korrekt war. Here's what he says. Folgendes sagte er. He says, to be a true disciple of Jesus Christ is nothing for cowards. Ein wahrer Jünger Jesu Christi zu sein, ist nichts für Feiglinge. He said, if you are a coward, you can never be a disciple of Christ. Wenn du ein Feigling bist, kannst du nie ein Jünger Jesu Christi sein. You know, I remember when Jesus spoke to me in a prophetic dream twice. Ich erinnere mich, als Gott zweimal in einem prophetischen Traum zu mir gesprochen hat. And I felt a humongous deep sadness of Jesus in that dream. Und ich fühlte eine riesige Traurigkeit von Jesus in diesem Traum. And here's what he told me. Folgendes sagte er mir. He said, only about 10% of all of my children. Nur etwa 10% von allen meinen Kindern are true disciples. Sind wahre Jünger. The other 90% are just my children. Die anderen 90% sind einfach meine Kinder. And you know, I felt the pain of Jesus for so many years. Und ich fühlte diesen Schmerz von Jesus so viele Jahre lang. Many years, this hurt me deeply. Viele Jahre lang hat mich das tief verletzt. Because I felt the pain in Jesus's heart. Weil ich den Schmerz im Herzen Jesu spürte. So do you know what I did? Weißt du, was ich tat? As I traveled around the different nations of the world, als ich in den verschiedenen Nationen der Welt umherreiste, I usually for maybe 6 or 9 months, I don't remember exactly. Während 6 bis 9 Monaten, ich weiß nicht mehr so genau. Every time I went to a place to preach, I took the pastor aside and I asked him a question. Jedes Mal, wenn ich an einen Ort ging, um zu predigen, nahm ich den Pastor zur Seite und stellte ihm eine Frage. I had not told the dream. Ich erzählte den Traum nicht. I simply said this. Ich sagte einfach dies. Tell me how many percent of the members of your church you would count true committed members that are willing to give everything for Jesus. Sage mir, wie viel Prozent der Mitglieder deiner Gemeinde würdest du als wahre, ernsthafte Mitglieder halten, die alles für Jesus geben? Do you know, for many months, church after church after church, pastors thought about it and then almost everybody gave me a number anywhere between 8 and 12%. Viele Monate lang, Gemeinde nach Gemeinde, haben die Pastoren darüber nachgedacht und fast jeder hat mir eine Zahl genannt zwischen 8 bis 12%. And I thought, oh my God, this is really true. Und ich dachte, oh mein Gott, das stimmt wirklich. You see, we have preached such a terrible gospel. Siehst du, wir haben so ein schreckliches Evangelium gepredigt. A selfish, self-centered, self-focused gospel. Ein selbstsüchtiges, egozentrisches, selbstbezogenes Evangelium. As if Jesus died so that my life can be happier. Als ob Jesus gestorben ist, damit mein Leben glücklicher sein kann. Listen, all the benefits of the new covenant are the side effects of the new covenant, not the heart of the new covenant. Hör zu, alle Segnungen des neuen Bundes sind die Begleiterscheinungen des neuen Bundes, nicht das Herz des neuen Bundes. I believe in all of these incredible benefits. Ich glaube an all diese unglaublichen Vorteile. They are all the side effects. They are not the things we pursue. Sie sind alle nur Begleiterscheinungen, keine Dinge, die es zu verfolgen gilt. We pursue Jesus and Jesus and Jesus alone. Wir folgen Jesus, Jesus und Jesus alleine. And through him we have an intimate relationship. relationship with the Father and can access the Holy Spirit. Und durch ihn haben wir eine innige Beziehung mit dem Vater und haben Zugang zum Heiligen Geist. That's the new covenant. Das ist der neue Bund. Think about this. Denk darüber nach. Since we have unfortunately made the Christian life all about us and not about him, da wir das christliche Leben nur auf uns und nicht auf ihn ausgerichtet haben, we don't want to run a race because to run a race has to do with effort and discipline and strength. Wollen wir keinen Wettlauf laufen, weil es mit Disziplin, Anstrengungen und Kraft zu tun hat. If Jesus did everything for me, I don't need to do nothing anymore. Wenn Jesus alles für mich getan hat, muss ich nichts mehr tun. How about 2 Corinthians 5:25? 2. Korinther 5, Vers 25. One died for everybody. Einer ist für alle gestorben. So that those who now live do not live any longer for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. But for him who gave himself for them. Sondern dem, der für sie gestorben ist. Think about this. Denk darüber nach. See, Jesus died to buy you, to purchase you. Jesus starb, um dich zu kaufen. So now you don't belong to you anymore. Nun gehörst du nicht mehr dir selber. You know, I think I said 2 Corinthians 5:25. It's verse 15, sorry. Ich glaube, ich sagte 2. Korinther 5, 25. Es ist Vers 15. Tut mir leid. Look what the Passion says. Schau, was die Passion-Übersetzung sagt. No, it says, this means that everybody died with him. Das bedeutet, dass alle mit ihm gestorben sind. Der letzte Teil von Vers 14. This means everybody died with him. Das bedeutet, dass alle mit ihm gestorben sind. Died why? Gestorben. Warum? So that those who live should no longer live self-absorbed lives. Damit diejenigen, die leben, nicht länger ein egozentrisches Leben führen. But lives that are poured out for him. Sondern Leben, das für ihn ausgegossen wird. One who died for us and now lives again. Für den, der für uns gestorben ist und jetzt wieder lebt. You see, because we haven't preached this kind of a gospel, weil wir nicht diese Art von Evangelium gepredigt haben, we don't want to run a race. Wollen wir keinen Wettlauf rennen. We want to very, very easily slender down life's road with Jesus and get everything he has. Wir wollen sehr leicht auf dem Lebensweg mit Jesus schlendern und alles bekommen, was er hat. That's why we are constantly disappointed with ourselves and with him. Deswegen sind wir dauernd enttäuscht über uns und über ihn. And frustrated. Und frustriert. Why didn't he do that? Why didn't he do the other? Why didn't this work? Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er das andere nicht getan? Warum funktioniert das nicht? You know, listen to me, my friend. Hör mir zu, mein Freund. Christian life is a race. Das christliche Leben ist ein Wettlauf. Not a gentle Sunday afternoon stroll. Kein gemütlicher Sonntagnachmittagsspaziergang. That's the first thing you need to understand. Das ist das Erste, das du verstehen musst. There is a race that Jesus has ordained for you to run. Es gibt einen Wettlauf, den Jesus für dich bestimmt hat, den du laufen sollst. There is a race that he has for me. Es gibt einen Wettlauf, den er für mich hat. I wanted to slow down the walk and he said no time to slow down the walk, time to run. Ich wollte langsamer gehen und er sagte, keine Zeit, um langsamer zu gehen. Es ist Zeit, um zu laufen. I'm gonna tell you something. Ich erzähle dir etwas. So many times when Daniel and me talk. So oft, wenn Daniel und ich uns unterhalten. About the incredible things that God has done in the last few years through him and me. Über die unglaublichen Dinge, die Gott in den letzten paar Jahren durch ihn und mich getan hat. We are speechless. Sind wir sprachlos. You know, literally, I just sit there with tears. Wortwörtlich, ich sitze da mit Tränen in den Augen. You know, I've never. I think this is true. I think so. Ich denke, das ist wahr. That what I'm saying now is true. Dass das, was ich jetzt sage, wahr ist. At least it's my perception. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. But I don't think I've ever seen Daniel as emotional as when we talk about the incredible thing that God did the last 5 years. Aber ich denke nicht, dass ich Daniel jemals so emotional gesehen habe, wie als wir über die unglaublichen Dinge sprachen, die Gott in den letzten 5 Jahren gemacht hat. You know, I picked him up from the airport coming back from Europe. Ich holte ihn am Flughafen ab, als er von Europa zurückkam. And he told me that the messages he gets, the people he met, what he saw, what God did, you know, and it just touched him. Und er sagte mir, dass die Nachrichten, die er bekommt, die Leute, die er traf, alles, was Gott hat, ihn einfach berührt hat. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. It is so worth to run the race. You have no idea. Es lohnt sich so sehr, den Wettlauf zu laufen. Du hast keine Ahnung. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.